Dies war wahrscheinlich der einsamste Wohnort der Welt. Das Haus lag so düster, dass Bobs Vorfreude auf ein warmes, sicheres Plätzchen schlagartig verschwand. Er hatte plötzlich überhaupt kein gutes Gefühl mehr. Es war eine dumme Idee gewesen, hierher zu kommen.